Die meisten Menschen bekommen damit jedoch wesentlich weniger als 48% ihres letzten Einkommens. So lag die real ausgezahlte Durchschnittsrente 2022 bei 1.276 Euro im Monat für Männer. Frauen bekommen im Schnitt sogar nur 1.060 Euro. Nur rund 4,7 Millionen der rund 21 Millionen Menschen, die Rente beziehen, bekommen überhaupt eine Rente in Höhe des Eckrentners oder darüber, so die Deutsche Rentenversicherung Bund auf eine Anfrage der Lage der Nation. Das ist mal gerade jeder Fünfte. Rund 80% der Menschen in Rente bekommen also weniger als 1.450 Euro netto im Monat. Und selbst das ist wahrlich kein gemütliches Ruhekissen fürs Alter, sofern man nicht gerade mietfrei wohnt oder über andere Einkünfte neben der Rente verfügt. Die Lektion ist hart, aber klar. Wer sich heute ausschließlich auf die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung verlässt, sollte sich recht bald die Frage beantworten, wie komme ich mit 67 oder 80 mit extrem wenig Geld aus? Oder welchen Job kann ich auch noch mit 80 machen? Klingt nicht gut? Ist es auch nicht. Deswegen braucht ihr einen Plan B. Und damit sind wir bei der Frage, was können wir privat tun, um unseren Lebensstandard im Alter zu sichern? Private Vorsorge gegen die Rentenlücke. Vielleicht denkt ihr nun, was kümmert mich das heute? Bis 67 habe ich 5 Bestseller geschrieben, im Lotto gewonnen, geerbt, selbst Karriere gemacht oder bin längst tot. Kann alles sein, aber verlassen solltet ihr euch darauf lieber nicht. Denn so schlimm Armut für jüngere Menschen ist, richtig bitter wird es, wenn man im Alter nicht genug Geld hat und auch nicht mehr fit genug ist, um etwas dazu zu verdienen. Deshalb ist es für alle, die nicht gerade viel geerbt haben oder erben werden oder für immer verbeamtet bleiben, eine sehr gute Idee, sich jetzt mit dem Thema zu beschäftigen. Erst recht, wenn ihr selbstständig seid und noch nie in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt habt. Fangen wir an mit einem Kassensturz. Wie viel Rente werde ich nach jetzigem Stand überhaupt bekommen? Zumindest der erste Schritt ist simpel. Einfach den Brief aufmachen, in dem die Rentenversicherung Bund einmal pro Jahr allen Versicherten die persönliche Renteninformation schickt. Ihr könnt, kein Witz, den aktuellen Stand auch jederzeit online abfragen. Das geht sogar, tada, mit der EID-Funktion des Personalausweises, die seit 2017 bei allen neuen Personalausweisen standardmäßig aktiviert ist oder zumindest aktiviert werden kann. Mehr dazu im Kapitel zur Digitalisierung. Dann öffnet ihr auf dem Smartphone die sogenannte Ausweis-App 2, die es in den üblichen Stores kostenlos gibt. Dort sucht ihr unter Bürgerdienste die Deutsche Rentenversicherung aus. Dort meldet ihr euch mit der App und eurem Personalausweis an. Liest sich vielleicht etwas kompliziert, ist es aber eigentlich nicht, sondern eines der Beispiele für eher gelungene digitale Dienste. Jetzt könnt ihr euren Rentenverlauf sehen und ihr könnt überprüfen, ob er aktuell ist. Sind alle Lebensphasen, die für die Rente relevant sind, also Punkte bringen, dort aufgeführt? Das sind in erster Linie Arbeitsstellen, aber auch Ausbildungsjahre und Zeiten, in denen ihr Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt habt. Wenn hier Teile der eigenen Biografie fehlen, solltet ihr diese Informationen und die entsprechenden Nachweise so bald wie möglich an die Rentenversicherung übermitteln. Schon jetzt könnt ihr wichtige Fragen beantworten. Wie viel Rente habe ich mir bisher gesichert? Das heißt, wie viel bekomme ich mit demnächst 67, wenn ich ab jetzt keine Beiträge mehr einzahle? Wichtiger ist aber die andere Zahl. Wie viel bekomme ich mit 67, wenn ich weiterhin so viel einzahle wie im Durchschnitt der letzten 5 Jahre?